Vielen Dank für den Antrittsapplaus. Sie wissen, worum es geht, meine sehr verehrten Damen und Herren. Wir setzen unsere Serie der wilden Säue fort. Ich begrüße Sie recht förmlich. Meine Damen, liebe Linkswichser, Penicillin-Millionäre, Nuttenkenner, Rock-Off-Trenner, Selbstverbrenner, Sportsfreunde. Spießer, Pharisäer, Miesmacher, nicht Müßmacher, haben noch genau eine Minute Zeit, um den Saal zu verlassen. Sollten Sie nach einer Minute noch hier drin sein, sind Sie selbst in Schuld, dann sind Sie eine perfekte Wildsau. Plattenbesitzer haben noch die Möglichkeit, den Tonarm abzuheben. Und Jugendliche unter 18 Jahren haben die Möglichkeit, den Raum zu verlassen. Danke, ich höre den Türknall. Es geht los. Thank you. Turntable Days 2004. Sweet slave. gens, pas de pitié. Cette façon que tu as de voir à travers moi m'a convaincu, je pense plus qu'à ça. Ton amour ne craint pas de jour. C'est pour toi que je vis aujourd'hui. Emmène-moi loin d'ici. Don't make me beg. Just take it. 'Cause you like the way I.

where the party's at. Live aus dem gläsernen Sputnik-Studio. Is this where the party's at?